An den Straßenlaternen NPD-Aufkleber. Ich trete näher. Da steht nur NPD drauf, zweimal. Da stand einmal mehr. Ganz unten ist noch winzig ein Impressum zu lesen. Es waren einmal Anti-Nazi-Aufkleber. Aber in Sonne und Regen ist alles verblasst. Nur noch NPD ist übrig geblieben. Auf jeder Laterne, zweimal.